verzehrend war die Glut. Sommer AD, ich freu mich auf Schnee, Leute. Und auch die Liebe war kein Segen. Man war zu faul, sich zu bewegen. Es war zu heiß und hoch der Preis. Ich träume ran der Schweiß. Man blieb abstinent, selbst ohne Hemd, Leute. Im Freibad gab es kaum den Stehplatz. Dafür in jeder Kneipe Rabatt. Das Bier war warm, die Wurst war kalt. Man stand und wurde alt. Hoch war der Preis, wie jeder weiß, Leute. Der letzte Sommer war ein heißer. Nun scheint die Sonne wieder leiser. Das ist doch gut, denn verzehrend war die Glut. Sommer AD, ich freu mich auf Schnee, Leute. Hey, hey, hey. Nun wird es langsam wieder kühler. Und breit, da liebt man sich mit Freud. Es macht wieder Spaß im Bett und im Gras, Leute.